egal ob gelb, schwarz, weiß, braun, alle Hautfarben kennen sich aus Brale, abseits der Hauptstraße. Doch ziemlich schnell und ziemlich einfach kannst ausarten, wenn die Chabos nachts in deiner Auffahrt vom Haus warten. Hast du Angst und vor allem kannst du es ausbaden? Ölaugen funkeln, Kanaks in Rauchschwaden. Scheiß drauf, ich nehm Rapper nicht mal ernst, gib das her, vom leeren Teller immer schneller, immer mehr. Ich hielte mich an deiner Stelle von mir fern, denn nach so einem Vers ist ein scheiß Gebälle nichts mehr wert. Ich cruise mit meinem Cousin in einem Cadillac umher, Bullen checken ist nur schwer, wir verstecken es zu sehr. Ich mache Rap, denn ich hab Herz, keine Zeit für kein Gewimmer. High von Malodimmer, was auch immer. Ich bleib bereit für jeden Scheiß, denn was ist schlimmer? Pass ich's fucking inner, wenn die Straße ab und schimmert. Dieser seltsame Duft wegen Jace in der Hood. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Von Südwest bis zum Puff, endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Das ist Mucke für den Stress vor dem Club. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Sag mir, riechst du diesen seltsamen Duft? Weil jeder es ruft, liegt das Haze in der Luft. Was machst du? Denkst du wirklich, du bist anders als wir alle? Tu dem Falschen einen Gefallen und dann tappst du in der Falle. Und auf einmal fragen ein paar Kanaks mit ner Knarre. Und hinterm Horner dann nimm man Zigarre. Aki Pare, was ist dann, hä? Haust du deinen Partner in die Pfanne? Wenn du Rache willst, dann wart wie alle anderen in der Schlange. Diese Haze-Mucke kann dir nur gefallen, wenn du Rap magst. Fast perfekt, brillant gerappt mit allen Extras. Es fuckt ein ab, doch alle Viertel machen Krach. Denn ich zeige dir das in der City. Innenstadt bei Nacht, bisschen Gin und bisschen Saft. Dreh die Mische in das Blatt. Mit den Dingen, die man hat, wird dein Business gemacht. Wir sind wach, wenn der Mond scheint. Homie, ich erzähl dir, was bei uns so geht. Wo keiner eine Baggy und einen Rucksack trägt. Wo keiner an seinem Handy jeden Kurs erwähnt. Der Block verdeckt die Sonne, wenn sie langsam untergeht. Dieser seltsame Duft wegen Jace in der Hood. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Von Südwest bis zum Puff. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Das ist Mucke für den Stress vor dem Club. Endlich liegt wieder das Haze in der Luft. Sag mir, riechst du diesen seltsamen Duft? Weil jeder es ruft, liegt das Haze in der Luft. In Südweststadt liegt Haze in der Luft. In Weststadt und Müllburg liegt Haze in der Luft. In der Südstadt liegt Haze in der Luft. Innenstadt und Oststadt liegt Haze in der Luft. In Durlach, Aue liegt Haze in der Luft. In Ettlingen und West liegt Haze in der Luft. In der Nordstadt liegt Haze in der Luft. Bis nach Wallstadt, Haze in der Luft. Stuttgarter Altstadt, Haze in der Luft. In Bad Cannstatt, Haze in der Luft. In Feuerbach, Haze in der Luft. In Stühlinger Freiburg, Haze in der Luft. In Split Dobri, Haze in der Luft. Uvaros, Haze in der Luft. Tristenik Meje, Haze in der Luft. Karlsruher Schule, in jeder Scheißhut.